Herzen das Filmkraut. Wenn du mal wieder über den Tellerrand schaust, hilft dir dabei ach so, Bäckerfest. Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Bäckerfaust. Heute mit zwei angeschlagenen Moderatoren. Wenn ich sage, zwei angeschlagene Moderatoren, meine ich einmal diesen Mann, der so viel Glanz in die Hütte bringt, dass man denken könnte, er spült Tag ein, Tag aus nur mit Briel. Herzlich willkommen, Ronny. Das tut er auch. Hallihallo. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Und mein Name ist Elias und Sie hören Bäckerfaust, das Musikmagazin, auf Radio Frei, zu Hause an den Podcastgeräten, über iTunes, vielleicht auch im Auto, auf dem Fahrrad oder gerade während des Bollerwagenziehens. Kann man eigentlich überall hören? Eigentlich, also selbst in der Badewanne. Ich habe von Leuten gehört, nee, habe ich nicht. Aber es wäre gut, ja. Es wäre gut. Wie geht's dir? Ja, gut, gut. Alles schön. Wir haben heute ja ein ganz spezielles Thema mitgebracht. Wir wollen ja heute über Krankheiten sprechen, ja? Ja, da will ich gleich mal mit meinen, also ich will erstmal gleich mit meinen Befindlichkeiten anfangen. Oh, bitte. Punkt 1, ist Schlaflosigkeit eine Krankheit? Ich glaube nein, nur ein Symptom. Aber ich komme aus der Nacht und habe dann dazu noch Heuschnupfen. Deswegen höre ich mich auch so seltsam an, wahrscheinlich. Nein, du klingst sehr gut. Sehr gut wie alles, immer. Alles, danke. Alles gut. Alles gut. Nein, wir wollten heute eigentlich mal über Krankheiten reden. Krankheiten in der Pop- bzw. Rockmusik. Okay. Ja. Was schwebt dir denn da genau vor? Ja, ich denke, wir gucken uns einfach mal an, wie Krankheiten oder Befindlichkeiten vielleicht auch nur die Rockmusik bereichert haben oder vielleicht auch weniger bereichert haben, ja, weil sie vielleicht zu... Ich habe gehört, apropos, Justin Bieber hat einen Auftritt abgesagt wegen Magen-Darm-Grippe. Genau darum soll es gehen. Wunderbar, richtig. Einschränkungen in der Rockmusik durch Krankheiten. Dave Grohl spielt mit gebrochenem Bein und Justin Bieber sagt ab wegen Magen-Darm-Grippe. Ja, so ist es doch. So ist es doch. Ach, ich denke, das wird wunderschön. Diese Stunde wird wunderschön. Ja, voller Anekdoten. Krankheiten werden auch einfach unterschiedlich bewertet, ne? Also... Und lass mich raten, du hast dein Basiswissensbuch dabei. Wir starten wahrscheinlich erstmal mit Definitionen, dass wir überhaupt erstmal wissen. Mit einer kleinen Definition, wir wollen uns ja einig sein, über was wir hier eigentlich reden. Ne? Pop- und Rockmusik, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor, das definieren wir nicht. Da haben wir alle so ein Bild im Kopf, was das sein soll. Krankheiten habe ich mal recherchiert und da sagt man, Krankheit definiert eine Störung des körperlichen, seelischen oder sozialen Wohlbefindens. Ja, also das heißt, nicht nur Husten, Schnupfen, sondern auch, ja, in dem Sinne könnte es auch deine Schlaflosigkeit sein, die als Krankheit gelten kann, wenn es denn länger dauert. Ne? Wenn sie vielleicht ja, psychisch bedingt ist, zum seelisch, Beispiel. Sozial. Richtig. Ich wurde ja früher oft gemobbt. Das kann sein, ja. Also das sind alles Krankheiten. Mobbing ist eine Krankheit? Nein, aber Mobbing kann natürlich zur Krankheit werden. Also es kann für dich negative Auswirkungen haben, sodass du dich irgendwann krank fühlst oder krank wirst, ne? Also ich habe gelesen, 12 von 13 Leuten haben mit Mobbing kein Problem. Das sind die, die mobben. Bingo. Alles klar. Ja, Du hast uns auch noch ein bisschen was mitgebracht, definitionsmäßig, oder kannst du uns noch was zum ich Thema Krankheiten sagen? Definitionsmäßig, das überlasse ich ja dir immer, weil du bist ja das wandelnde Lexikon an meiner Seite. Ja. Du bist das Buch, was ich aufschlage. Du bist der, den ich in der Nacht anrufe, wenn ich gerade wissen möchte, wie groß wird ein Blauwal zum Beispiel. Deswegen habe ich mich schon mal genauer mit dem Thema Musiker und Krankheiten beschäftigt. Wunderschön. Und bin da auf diverse Dinge gestoßen, dass wohl Musiker zur größten Risikokategorie gehören bei Versicherungen, weil durch das dauerhafte Spielen irgendwelche Störungsbilder am Körper entstehen. Durch das Spielen der Instrumente oder durch das Spiel mit Bierflaschen? Oder? Nee, tatsächlich macht die Sucht Und die Erscheinung durch diversen Drogenkonsum nur einen sehr kleinen Teil aus. Tatsächlich ist 80% der Musiker, der professionellen Musiker, die zum Beispiel in Streichorchestern spielen, wird geschätzt, dass 80% an chronischen Krankheiten leiden und ihr Leben lang nicht komplett nur von der Musik leben können, da sich teilweise durch das Verkrampfen der Finger und durch das Aufrollen der Finger diverseste Störungsbilder hervortun und auftun, sodass du dann nicht dein Leben lang davon leben können wirst. Ja, dann sollten wir vielleicht lieber beim Radio bleiben und weg mit den Instrumenten, ja? Das weg ist ja mit den gefährlich. Instrumenten und rein ins Kauderwelsch der Radiomoderatoren. Richtig. Also eins der größten Sachen, was man hierbei ja sagen muss, ist auch sehr bekannt, ist ja das sogenannte Lampenfieber beziehungsweise die Auftrittsangst, da das oftmals gleichgesetzt wird, aber jeder von uns kennt wahrscheinlich Lampenfieber, wenn er an Weihnachten mal wieder unterm Weihnachtsbaum, um das Geschenk zu erhalten, klar, ein Gedicht vortragen muss oder nach einem Jahr Musikschule fröhlich auf seiner Blockflöte spielen muss. Aber Auftrittsangst ist wohl weitaus größer, weil wohl die so weit gehen kann, dass es gar nicht so selten sei, dass selbst bei Theaterstücken vor der Premiere öfter mal der Hauptdarsteller verschwindet und am Bahnhof wieder eingefangen werden muss, weil er der Meinung ist, er wird das alles niemals schaffen und es wird die absolute Katastrophe geben, wird dann zurückgebracht unter Zwang und spielt dann die Show seines Lebens. Also aber, das ist dann schon ein psychisches Krankheitsbild. Genau, ich denke, aber da werden wir mit großer Sicherheit später nochmal ein bisschen drauf kommen, auf dieses Genie und Wahnsinn, beziehungsweise dieses Gute-Laune-Männchen auf der Bühne und Backstage vielleicht was ganz anderes, genau, dieses Gegenteil, Krusty, der Clown-Syndrom. Ja, ich denke auch. Aber zum Thema Fieber habe ich erstmal unser erstes Lied mitgebracht, und zwar Rüdiger Bierhorst. Wunderbar. Der dir wahrscheinlich ein Begriff sein wird. Ja, der Rüdi, ganz toll. Also der kommt übrigens jetzt zum Krämer Brückenfest, das vielleicht mal als Hinweis. Ach, Rüdiger Bierhorst, Krämer Brückenfest in Erfurt. Ich werde dabei sein, will mir das unbedingt anschauen. Wunderbar, super Typ. Auch mit den Monsters of Liedermaching gerade wieder auf Tour. Kommt wohl neue Platte und ich glaube im November dann die Tour. Vielleicht sogar mit einer grandiosen Vorband. Als kleiner Tipp. Die haben eine Krone auf, aber mehr verrate ich noch nicht. Aber hier kommen wir zu Rüdiger Bierhorst mit Montag. Viel Spaß. Ja. Ja, das war der wundervolle Rüdiger Bierhorst mit seinem Lied Montag. Immer wieder schön, der Rüdi. Ja. Was hast du uns denn jetzt noch mitgebracht? Was erwartet uns denn heute? Ja. Ich sitze so ein bisschen wie früher. Wir hatten einen Konsum im Ort. Aha. Und da durfte ich mir einmal die Woche mal eine Wundertüte kaufen für 2 Euro. Da warst du immer ein bisschen aufgeregt. Und ich fühle mich gerade so, dass ich zu Hause bei meiner Oma am Sessel sitze, habe die Wundertüte in der Hand und warte darauf, dass mein Opa mir die Schere reicht, dass ich nachschauen kann, was da noch so versteckt ist heute. Das ist ja das Schöne an unserem Konzept. Wir verraten uns immer nicht, was wir jeweils präsentieren wollen. Das Schöne am Konzept ist, dass es keins gibt. Ja, richtig, richtig. Also ich habe einfach mal, du hattest ja von Genie und Wahnsinn gesprochen und ich habe jetzt mal aus der Literatur etwas mitgebracht. Und zwar von Joey Goebel gibt es ein Buch, Vincent heißt das. Joey Goebel? Joey Goebel, ja. Ist das der Bruder von Joey Kelly? Ich glaube, nein. Aber das müssten wir noch mal intensiv recherchieren. Also da der Erfinder von Joey's Pizza. Könnte sein. Nein, also Joey Goebel hat ein Buch geschrieben namens Vincent. Und in dem Buch geht er so ein wenig der These nach, Künstler, Musiker können ganz besonders in den Momenten produktiv sein oder ganz wundervolle, wichtige Werke schaffen, wenn es ihnen nicht gut geht. Ja, also wenn sie quasi seelischen Druck haben oder wenn sie Krankheiten haben und sowas. Das ist tatsächlich ein Phänomen, von dem ich schon oft gehört habe, dass gerade dann, wenn es dir am schlechtesten geht, du am besten ablieferst. Richtig, und genau der, also es gibt in diesem Buch eine Gruppe, New Renaissance heißen die. Die gehören einem großen Medienmogul und der hat halt festgestellt, so am Lebensende, er hat die ganze Zeit die Menschen nur mit schlechter Kunst so überschwemmt und er möchte jetzt nochmal was Gutes tun und er möchte jetzt nochmal gute Musik produzieren. Und seine These ist halt genau das, was du gerade sagtest, wenn es den Künstlern schlecht geht, dann sind sie am produktivsten, dann sind auch die Werke am tiefsten und am gehaltvollsten. Und so wird quasi eine Akademie gegründet, die junge Künstler finden soll und denen es besonders schlecht gehen soll. Also das heißt, die nehmen in die Akademie Künstler auf, junge Talente, die sehr gut sind in ihrem Fach, nehmen sie dann unter ihre Fittiche und sorgen dafür, dass die einerseits sehr produktiv sind, dass es denen andererseits aber auch schlecht geht. Ja? Und dieser Vincent ist halt so einer, der Protagonist ist quasi einer, der sehr viele Talente hat und der kommt unter die Fittiche von einem Herr Eifler. Und dieser Herr Eifler schreibt ihm irgendwann so im Alkoholrausch einen Brief und der fasst so ganz wunderbar zusammen, um was es da geht. Ich zitiere mal: Wir werden dir geben, was du brauchst, aber versagen, was du willst. Wir werden dafür sorgen, dass du alles, was du für dein Glück brauchst, knapp außerhalb deiner Reichweite findest. Solltest du aus Versehen ein Glücksgefühl verspüren, dann halte es fest mit aller Macht, genieße es, solange du kannst, denn es bleibt garantiert nur ein kurzes Vergnügen. Ja, also das ist genau der Punkt. Es ist auf jeden Fall, ich muss sagen, das hat mich jetzt schon irgendwie so gekriegt, dass ich tatsächlich das Buch lesen möchte, ja, muss ich jetzt tatsächlich mal sagen, weil ich bin ja nur auch mal kurz in diese Momente gekommen, mit auf der Bühne mal zu performen, beziehungsweise vielleicht auch mal 5 Leute davor stehen zu haben, die vielleicht auch mal geklatscht haben, und okay. dieser Funke ist aber auch wieder da, ist an dem Abend himmelhoch jauchzend und am nächsten Morgen, wenn du in deinem Bett aufwachst und dann wieder anfängst und spülst trotzdem zu Hause einfach nur deine Tassen und bringst deinen Müll raus, ist es so eine Sache von, ja, da kommt so der Alltag wieder und dann hatte ich auch ganz schnell irgendwie mal wieder so kurzzeitig so ein kleines Tief. Okay, so eine Ambivalenz, die dich dann auch wieder antreibt, weiterzumachen. Von wann ist das Buch, weißt du das? Oh, ich kann dir es nicht sagen, aber es ist, ich würde mal sagen, 10, 12 Jahre alt. Es ist jetzt nicht so. Ist gar nicht so alt. Nein, es ist gar nicht so alt, genau. Also, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, das mal zu lesen. Ja, also ich werde es auf jeden Fall tun. Das Buch heißt Vincent von Joey Göbel. Ich denke, du kannst ja einfach mal den Link mit auf die Website bauen. Genau. Wir hauen alles zu finden bei beckerfaust.wordpress.com oder auch in den Beschreibungen und Links bei iTunes in unserem Podcast zu finden. Genau. Genau, dort werden wir alles wieder reinballern, genauso wie bei Facebook. Irgendwo werdet ihr es finden können. Richtig. Und da wir gerade in der Gegenwart waren, dieses Phänomen, über das wir gerade sprechen, das gibt es natürlich schon seit längerer Zeit. Und ich habe mal 2, 3 Künstler rausgesucht, die eigentlich jedem bekannt sein dürften. Also zum einen Robert Schumann, der Klassiker, also der Komponist klassischer Musik, und auch Franz Schubert. Beide waren sehr produktiv, beide haben aber auch an einer Krankheit gelitten. Soll ich raten? Bitte. Laktoseintoleranz. Das war ihr Problem. Und sie haben auf der Toilette die größten Hits geschrieben, weil es gab ja noch keine laktosefreie Milch. So sieht es aus, das war damals ganz schwierig. Nein, natürlich, sie haben damals an Syphilis gelitten, ja. Syphilis hat sie... Wer kennt ja, so mit so einer Selbstverständlichkeit? Ja, natürlich an Syphilis. Ja, Syphilis, wer eine Geschlechtskrankheit, soll einen sehr widerlichen Verlauf haben, soll auch häufig dazu führen, dass man so im Endstadium Größenwahn verspürt. Und also man kennt das auch von Nietzsche. Und aber jetzt mal so unter uns. Meinst du, das waren ja so die Rockstars ihrer Zeit? Das waren muss die man Rockstars ja mal so ihrer sagen. Zeit, ich denke schon. Und meinst du, das waren dann auch so Schlüpferstürmer, die diesen Status dann so ausgenutzt haben und haben dann vielleicht auch mal zu einer Frau gesagt, komm her, ich zeig dir mal die 9. Sinfonie. So die Gopis dann irgendwie. Genau, ich nehme dich mal mit hoch und dann spiele ich dir mal einen auf dem Klavier und dann gucken wir mal, wo der Abend noch hinläuft. Ich kann es dir nicht sagen. Und zack, aber hast du Syphilis. Aber das war damals eine sehr verbreitete Krankheit. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das so gelaufen ist, ja, also das unfassbar. Würde mich jetzt nicht wundern. Ich habe dazu, wer sich da ein bisschen tiefer mit beschäftigen wer sich da ein bisschen tiefer einlesen möchte, ich habe da im Ärzteblatt einen wunderbaren Artikel gefunden. Auch da gibt es dann einen Link das natürlich ist, wieder. Das ist das Fanmagazin von Die Ärzte. Genau, richtig, richtig. Da werdet ihr was finden. Und bevor wir jetzt zum nächsten Lied kommen, noch ganz kurz Ludwig van Beethoven. Der hat ja, das wissen wahrscheinlich einige von euch, der hat ja seine 9. Sinfonie geschrieben, da war er schon taub. Ja? Also ganz tolle Leistung, aber bei dem Mann ging es eigentlich schon ab dem 30. Lebensjahr los, dass er über verschiedene Symptome geklagt hat. Er hatte Durchfall, er hatte Leibesschmerzen, er hatte Koliken, Fieberzustände, Entzündung, und man konnte sich nicht so richtig erklären, was der Mann eigentlich hatte, und man hat dann später Untersuchungen angestellt und festgestellt, der hatte eine Bleivergiftung. Und das wiederum kam, der hat einfach zu viel Weißwein getrunken und billigen Weißwein. Eine Bleivergiftung durch den Konsum von Weißwein. Von Weißwein, das hört sich komisch an, ist aber wohl so. Und zwar hat man damals billigen Weißwein mit Bleizucker versetzt. Ich weiß nicht, was Bleizucker ist, aber es muss Bleizucker gegeben haben. Um ihn wahrscheinlich haltbarer zu machen, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er den wahrscheinlich massig getrunken, denn es wurde wohl eine Untersuchung durchgeführt, wo man 20.000 Personen getestet hat. Wie man das gemacht hat, kann ich nicht sagen, aber man hat wohl 20.000 Personen getestet und es gab nur 8, die so hohe Werte hatten wie Beethoven. Ja? Also ich glaube, der hat ganz schön zugelangt. Das ist auf jeden Fall, ja gut, es kommt auch immer darauf an, wie die Zusammensetzung dann vom Wein war, weil ich tatsächlich auch neulich gelesen habe, dass gerade wieder ein großes Problem ist, dass Marihuana in Berlins Straßen mit Blei gestreckt wird, um es schwerer zu machen auf der Waage, und dadurch auch wieder diverse Bleivergiftungen entstehen. Okay. Also scheint auch ein Problem in unserer Zeit zu sein. Dann könnte aber auch die Qualität der Musik wieder steigen in Berlin. Wäre das jetzt der Umkehrschluss davon? Ich glaube, in Berlin geht schon einiges, aber es erklärt vielleicht auch, warum einige die Musik machen, die sie machen. Okay. Ich habe jetzt hier vielleicht auch nochmal, um auf die letzte Sendung anzuspielen, nochmal ein Musikstück mitgebracht von Beethoven. Auch zwar, mein Lieblingskünstler. Ja, ja. Und zwar aus der 9. Sinfonie. Übrigens ein Stück, das auch in Uhrwerk Orange immer wieder gespielt wird. Und ich werde das jetzt einfach mal hier anspielen. Ja, ja, also kenne ich. Jeden Abend bei meiner Büchse Hansapilze, wenn ich mir meinen Fevi reinhaue, kurz die 9. eingespielt. Geht mir nicht anders. Geht mir nicht anders. Also, ich sag mal, lehn dich zurück und genieße es einfach. Ich atme tief durch. Bitte. Bis bald. Ja, das war jetzt vielleicht mal Musik, die man privat eher seltener hört, aber ich finde trotzdem ganz vielleicht spannend. Vielleicht die Kulturbanausen da draußen. Also ja. Ich höre jeden Tag meinen Beethoven. Das hast du uns ja schon gesagt, aber vielleicht ich wollte es nur noch mal betonen. Noch ein paar mehr Leute angesteckt, sich mal mit dieser Musik zu beschäftigen. Syphilis. Mit Syphilis vielleicht auch zu beschäftigen, oh Gott, oh ja, Gott. Man weiß es nicht. Ja, so, pass mal auf. Jetzt geht es darum, ich habe dir mal ein paar Künstler und ihre Erkrankungen mitgebracht. Mm. Und du musst mir sagen, ob ich mir die Krankheit ausgedacht habe, die dieser Künstler hat, oder ob er tatsächlich daran erkrankt ist. Na, das ist ja wieder, hast du dir wieder was einfallen lassen? Ah, ja. Sehr schön. Da habe ich mindestens 10 Minuten dran gesessen. Hast du die ICD-10 benutzt oder? Die ICD-10 habe ich mal durchgescrollt, aber da ist ja teilweise so viel abgefahrenes Zeug dabei. Ja, das kann man nicht aussprechen wahrscheinlich. Ja, ich habe dann so überlegt, was kann man zum Beispiel, das kann man zum Beispiel dem Schlagzeuger von den Flippers anhängen. Mhm. Und wenn du dann J eingibst und hast 100 Asthma-Erkrankung, dann, nee, da war es mir selbst schon zu kompliziert. Ja, ja, so fand ich dann auch nicht mehr witzig. Also Flippers sind schon mal raus, würde ich jetzt sagen, alles klar. Ja, wobei auch da, übrigens habe ich heute leider kein Lied auf der Liste, aber der Schlagzeuger ist letztes Jahr tatsächlich gestorben im Oktober. Oh nein. Und ich habe es erst 2 Monate später mitbekommen, obwohl das eigentlich so eine der Koryphäen-Bands für mich ist, muss ich tatsächlich sagen. Okay. Aber gut. Na gut, so hat jeder sein. Aber ich weiß leider nicht woran, ob er auch erkrankt war oder was das Problem war. Aber gut, kommen wir zu unserem Spiel. Ja, ich freue mich drauf. So, die Spannung ist am Siedepunkt. Bei mir auf jeden Fall. Bono und Eric Clapton leiden beide an nicht heilbarem Tinnitus, bei dem nicht geklärt ist, woher er kommt, ob er psychisch oder körperlich bedingt ist. Wir reden hier von Eric Clapton und Bono, die beide riesengroße Hallen bespielen und die ganze Zeit ein Fieben auf dem Ohr haben, wobei sie wahrscheinlich die ersten 5 Jahre gedacht haben, es ist die Rückkopplung. Ich würde sagen, das stimmt. Ich würde sagen, das haben die. Tatsächlich, ja. Ist wirklich wahr. Ich habe das gelesen und fand es schon ein bisschen krass. Also, ja, aber ich hab auch mal gehört, dass Tinnitus, also Menschen, die an Tinnitus erkrankt sind, sich mit Musik ziemlich gut runterfahren können, weil das den Tinnitus wohl so ein bisschen überspielt. Und aber auch wenn du selber jeden Abend in so Lärmhallen stehst. Ich habe es nicht, glücklicherweise. Vielleicht kann darüber jemand von unseren Hörern berichten. Weiß es nicht. Aber Mail an superheiserscheiß@gmail.com. Ja. Was ist das mit dem Tinnitus und was hilft? Okay, wir machen weiter, pass auf. Der große Roland Kaiser, kennst du? Kenn ich. 7 Fässer Wein und so. Das ist ein richtiger Schlüpferstürmer, mittlerweile 70 Jahre und trotzdem immer noch, muss immer noch sehr stürmisch unterwegs sein. Okay. Leidet an chronischer Bronchitis, das heißt dauerhafte Verschleimung der Lungen und musste deswegen sogar schon eine Lungentransplantation durchführen lassen, und hat daraufhin sein, ich glaube, 4. oder 5. Comeback der Karriere gefeiert. Ich muss sagen, das hört sich jetzt, wenn du das so erzählst, hört sich das alles so an, als hättest du es irgendwo gelesen. Aber dadurch, dass wir ein Spiel spielen, ich sage jetzt einfach mal nein, das stimmt nicht. Tatsächlich ist es wahr. Nein. Er hat wirklich einen Lungenflügel transplantiert bekommen und hat ja vorher schon, der Klassiker in der Schlagerwelt der ist Roland. Du feierst Abschied, nimmst Abschied und dann feierst du dein Comeback. Aber diesmal hat er wirklich gedacht, das Ding ist durch und hat dann nochmal mit Ende 60 sein Comeback gestartet. Mit und neuem Lungenflügel. Neuem Lungenflügel. Ja. Na, nicht schlecht. Eine neue Lunge ist wie ein neues Leben. Schadalalala. Sehr gut. Als nächstes habe ich Pink. Man mag sie noch kennen. Ich weiß gar nicht, ob die noch aktiv ist, aber damals so in den 2000ern hatte die ja ihre großen Jahre. Leidet an Spielsucht, wegen der tatsächlich ihre Las Vegas Tour 2011 abgebrochen werden musste. Jetzt sage ich mal nein. Richtig, habe ich mir ausgedacht. Hat sich aber trotzdem ziemlich gut angehört, wie du das so vorträgst. Also ich schwanke immer. Deswegen arbeite ich bei einem Versicherungsunternehmen. Wenn ich sie anrufe, glauben sie mir nichts. Als nächstes habe ich Phil Collins. Leidet an einer Nervenerkrankung und hat daraufhin das Schlagzeugspielen aufgegeben und ist Solokünstler und Sänger geworden. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Tatsächlich. Ist er? Ja. Phil Collins musste tatsächlich aufhören mit Schlagzeugspielen, weil er am Ende sogar die Stöcke schon nicht mehr halten konnte. Okay, aber der spielt doch Klavier und sowas. Das mittlerweile singt er nur noch. Okay. Das ist wohl eine Nervenerkrankung, die sich so über die Jahre verschlimmert und dadurch wahrscheinlich am Anfang noch Klavierspielen und sowas möglich war, aber über die Jahre wahrscheinlich sich das etwas abbaut alles. Weil ich muss gestehen, ich habe ihn vor kurzem bei YouTube gesehen, wie er You'll Be In My Heart gesungen hat. Im Live-Video oder im Video von 73? Ja, also schon sehr alt, aber da saß er noch am Klavier. Das mag sein, ja. Und der hat sich ja nicht verändert seitdem. Ja, also, ja. Der ist ja. Also ich habe nur rausbekommen, dass es zum Schlagzeugspielen nicht mehr reicht. Okay. Ja gut, haben wir wieder was gelernt. Schön. Ja. Als nächstes habe ich den großen Joey Ramone, Kopf von den Ramones, bekannt als eine der ersten Punk-Bands, litt an einer Zwangsstörung, so dass die Band teilweise über eine lange Zeit oder über mehrere Minuten brauchte, um 100 Meter zurückzulegen in irgendwelchen Hallen, um auf die Bühne zu kommen, da sein Zwang war, dass er jede Treppenstufe mehrfach laufen musste und jede Wandhalterung anfassen musste. Ich sag mal ja. Tatsächlich, ja. Das kann man sich eigentlich nicht ausdenken, so, ja? Aber es ist unfassbar. Das ist übrigens auch einer der Künstler, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben, der auf der Bühne Frontmann und Rampensau war und ansonsten völlig in sich gekehrt sein muss. Okay, dann ein ganz kleines Licht und ja okay, spannend, ja. Als nächstes habe ich die große Helene Fischer. Mm. Ganz wunderbar. Die zum Anfang ihrer Karriere, ich glaube, es muss so 2010 sowas in diesem Dreh gewesen sein, an einer sozialen Phobie litt und daraufhin ihre ersten Konzerte absagen musste und erst nach einem halben Jahr nach Behandlung auf größere Tournee gehen konnte. Du hast es jetzt so wunderbar vorgetragen. Ich würde sagen, das stimmt. Ist falsch, habe ich mir ausgedacht. Oh, hast du dir sehr gut ausgedacht. Hätte ich mir aber vorstellen können. Also ja, na, hört man öfter. Der Sänger von, sag noch gleich, Jupiter Jones ehemals, war ja auch mal so Radio-Hit, so Indie-Rocker, die es ins Radio geschafft haben, musste ja tatsächlich aufgrund von einer Angst- und Panikstörung sein Frontmann-Dasein aufgeben. Okay. Also es scheint es auch öfter zu geben. Das ist spannend. Als nächstes habe ich Beethoven, der an Alkoholismus litt. Also, da jetzt, muss ich jetzt da kriegen wir jetzt raus, wer aufgepasst hat. Da muss ich jetzt wirklich überlegen. Ich würde mal behaupten, das könnte stimmen. Es könnte stimmen. Aber jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen da draußen. Jetzt erfahren wir, wer aufmerksam zuhört in unserer Sendung. Ja, vielleicht schreibt er uns das einfach mal. Und genau, ich gebe jetzt gar keinen Hinweis. Wir lassen es offen. Und Wir machen das so, dass die richtige Antwort an superheiserscheiß@gmail.com geschickt werden kann. Alles mit S ohne SZ natürlich. Und der Gewinner, wir verlosen. Oder die Gewinnerin. Die Gewinnerin verlosen wir. Ich habe hier eine Packung Fisherman's Friend liegen. Mm. Na, das aber es gibt auch andere tolle Lutschbonbons. Muss man an der Stelle auch erwähnen. Okay, machen wir weiter mit Elton John. Elton John, der in den Anfangsjahren seiner Karriere an Bulimie litt und daraufhin auch, wenn man sich die alten Bilder anguckt, vielleicht auch dann, nachdem er dies überwunden hat, Gott sei Dank auch etwas zugelegt hat, was ja für den Heilprozess spricht und im Anschluss dann aber an Epilepsie erkrankte. Ja, ich sage ja. Tatsächlich, tatsächlich. Elton John, langer Leidensweg bis heute tatsächlich. Okay. Aber großer Künstler. Großer Künstler, auf jeden Fall. Dann haben wir Heino, Morbus Basedo, eine Schilddrüsenerkrankung, die das größte Symptom dieser Erkrankung ist, dass die Augen sehr weit aus den Augenhöhlen hervortreten, im Volksmund die sogenannten Froschaugen genannt. Daher trägt Heino dauerhaft eine Sonnenbrille. Also soweit ich weiß, habe ich mich als Kind immer gefragt, warum hat er diese Brille auf? Und mir wurde von meinen Eltern damals erzählt, der hat was mit den Augen. Und ich würde jetzt mal sagen, ja, du hast recht, das stimmt. Tatsächlich. Und das heißt Morbus? Morbus Basedo. Ja, eine Schilddrüsenerkrankung. Okay. Das erklärt auf jeden Fall die Sonnenbrille. Und vielleicht auch das Schau mir in die Augen, Hannelore. Damals. Das kann sein. Man weiß es nicht, wie die zwei sich kennengelernt haben. Okay, wir machen weiter mit Ozzy Osbourne. Leidet offiziell seit 2011 an Sexsucht und musste daraufhin seine lange Ehe mit Sharon Osbourne, seiner Managerin, beenden, da er auf der letzten Tournee von Black Sabbath sich nicht zügeln konnte und reihenweise Groupies vernaschte, mit Ende 60 wohlgemerkt. Nee, der Ossi ist schon schlimmer, aber ich sage, nein, das stimmt nicht. Tatsächlich hat er sich von einem Therapeuten attestieren lassen, dass er an Sexsucht leidet. Oh nein. Es ist kein Witz. Auch, ne? Ja, auch ganz schlimm. Ozzy Osbourne reißt ja gerade so ein bisschen sein Denkmal ein, nachdem alle nochmal die große Black Sabbath-Tour gefeiert haben, kommt er jetzt zurück mit einer Doku, in der er an irgendwelche geschichtlichen Orte reist, um nochmal Dinge aufzuarbeiten mit seinem Sohn und dabei wohl aber die größten Geschichtspersonen eigentlich vertauscht und verwechselt und eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Also es muss ganz bitter sein, wird wohl, ich glaube, Ende des Jahres in Deutschland ausgestrahlt. Aber nicht Fans, wirklich empfehlenswert. Ja, Fans gehen auf jeden Fall auf die Barrikaden. Schade. Ich werde es mir aber wahrscheinlich angucken. Schade. Wahrscheinlich einfach, um es mal gesehen zu haben. So wie ich Bauer sucht Frau jeden Sonntag gucke, werde ich mir auch das angucken. Ja. Um mir zu denken, wie gut geht es mir eigentlich. Okay. So, und als letztes habe ich Kurt Cobain. Ja. Kurt Cobain ist ja erstmal fraglich, welche psychische Erkrankung ihn in den Suizid getrieben hat. Mhm. Deswegen ist die ganze Sache, deswegen wollte ich da weniger drauf eingehen, weil das ja eine Sache ist, die wirklich sehr schwankend war, von teilweise schizophrenen Zuständen über bipolare Störungsbilder. Aber nebenbei litt er noch an einer Schilddrüsenunterfunktion. Also ich muss gestehen, ich habe mich in Vorbereitung auf diese Sendung ein wenig mit Kurt Cobain beschäftigt und glaube gelesen zu haben, dass er es mit dem Magen hatte und nicht mit der Schilddrüse. Also ich würde sagen, nein. Die Magenerkrankung kam aber tatsächlich durch den dauerhaften Heroinkonsum. Okay. Beziehungsweise muss da wohl irgendwie ein Magengeschwür entstanden sein, auch durch den exzessiven Lebensstil überhaupt. Und er hat sich dann mit noch mehr Heroin dann betäubt, um die Schmerzen flach zu halten. Okay, und so. Da weiß man nicht, was zuerst da war. Genau, genau. Mhm. Okay, also Schilddrüse stimmt. Unterfunktion. Hat er wirklich gehabt? Ja oder nein? Nein. Hat er tatsächlich nicht gehabt. Hat er nicht gehabt. Aber kann er nicht alles haben. Da ich so ein unfassbares Moderationsgenie bin, habe ich die Schilddrüsenunterfunktion ausgewählt, um einen nächsten großen Hit zu spielen, nämlich Fanny van Dunn, ein großartiger Künstler aus Berlin, der mittlerweile, glaube ich, auch schon, ich glaube, 25, 30 Jahre auf Tour ist, auch schon 12 Alben, glaube ich, rausgebracht hat. Immer wieder ganz toll, immer wieder ganz groß. Immer wieder empfehlenswert. Durfte ihn mal in Halle erleben, live. Es war ein ganz tolles Konzert. Sag mal, ist dir aufgefallen, das ist mir auf CD niemals aufgefallen, was er für einen eklatanten Sprachfehler hat? Ich fand es Wahnsinn. Beim Singen hört man es gar nicht, aber beim Sprechen hat er einen unfassbaren S-Fehler. Das ist mir vorher nie aufgefallen und ich hab ihn live gesehen und war echt völlig erstaunt, wie er das beim Singen abstellen kann, aber beim Sprechen zwischendurch fällt es sofort auf. Das werde ich mir nochmal anhören müssen. Ja. Kann ich mich nicht dran erinnern, aber also, ich freue mich auf jeden Fall auf die Schilddrüsenunterfunktion. Ja, die spielen wir jetzt. Viel Spaß. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Ja, das war der großartige Fanny van Dunn mit seinem Hit Schilddrüsenunterfunktion. Immer wieder wunderbar. Oh, und weiter geht's. Huch. Das wäre ja was geworden. Das war auch noch ein heißer Hit, den wir vielleicht zum Schluss spielen können. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was das mit Krankheit zu tun hat. Ja, wir haben ja vorhin gehört, Krankheit hat nicht nur was mit körperlichen Schmerzen zu tun oder mit körperlichen Fehlfunktionen, sondern auch vielleicht ein bisschen was mit dem Kopf, mit der Seele, mit dem Geist. Und ja, ich hab mich mal so in den 80ern umgeschaut und bin auf The Smiths gestoßen. Ja. Morrissey in seiner Höchstform, muss man sagen. Und ich bin irgendwann mal auf die gestoßen und fand die Musik einfach ganz gut, weil diese Ambivalenz, du hast diese lustigen Lieder, diese scheinbar lustige Melodie und dann diese tief melancholischen und traurigen Texte irgendwie dabei, hat mich immer fasziniert. Und das sind dann auch so die Themen, die bei den Smiths immer wieder angespielt werden, so Außenseitertum, unerwiderte Liebe, Sehnsucht nach der verlorenen Kindheit oder auch so gesellschaftliche Rebellion oder sowas. Dann kommt aber auch so dieses, ich möchte mich zurückziehen aus der Gesellschaft und möchte mit denen gar nichts mehr zu tun haben. Und gleichzeitig fühle ich mich aber auch alleingelassen von der Gesellschaft. Ja, also so eine Ambivalenz, die da immer wieder mitspielt, und finde ich ganz toll. Also, ich glaube, deswegen ist das auch eine Band, die sich auch über die Jahrzehnte immer weiter hält, weil es immer wieder Generationen gibt, die die Smiths wiederentdecken. Und ich glaube, das sind auch genau diese Probleme, wie du sie gerade angesprochen hast. Ich glaube, es ist ein Jugendgefühl. Jeder in seiner Pubertät oder in dieser Phase des Erwachsenwerdens findet. So dieses, man möchte sich ausgrenzen, will aber irgendwo doch auch wieder ein Stück dazugehören, aber irgendwie findet man das alles ganz schlimm, was auf der Welt passiert. Und ja, die Smiths haben das wirklich, wie du schon sagst, wunderbar in eigentlich fröhliche Melodien mit traurigen Texten verarbeitet und dazu noch Morrissey auf der Bühne mit weißem, aufgeknöpften Hemd. Ganz sensationell. Toller. Also ich ich muss wirklich sagen, ich finde diese Musik einfach nur toll und ich kann jetzt nur an ein Lied erinnern oder an zwei Lieder möchte ich erinnern, zum Beispiel Panic. Da geht es ja auch so ein bisschen randständig um den Tod, indem sie aufrufen, geht los in die Discos und hang the DJ, ja, also er hängt die DJs für die schlechte Musik, die sie immer wieder spielen, fand ich einfach ganz toll. Tja, hat manchmal an Aktualität auch nicht verloren, ja, muss man sagen. Also vielleicht sollte man da mal an die ganzen drei Tasten David Guettas erinnern. Die großen DJs, ja. Und als anderes Lied, Shoplifters of the World, ich weiß nicht, kennst du das? Da geht es darum, zieht los und überfallt die ganzen Läden und nehmt euch, was ihr braucht. Und da spannt kaputt, was euch kaputt ja, macht. Ja, so ungefähr. Ne? Also auch wieder diese Rebellion. Und damit möchte ich den Bogen spannen. Und zwar mal ganz kurz erzählen, wie ich zu den Smiths gekommen bin. Und zwar habe ich ein Buch gelesen von Martin Russell. Sagt mir auch nichts, muss ich tatsächlich sagen. Das heißt Der Fliegenfänger. Und Der Fliegenfänger ist ein ganz tolles Buch, so eine Coming-of-Age-Story. Es geht um einen jungen Mann, der hat es relativ schwer in seinem Leben und wird eigentlich die ganze Zeit so gebrandmarkt. Ja, also er kriegt da immer so, ja, sowas aufgedrückt, kriegt da immer so, ja, so ein Stigma aufgehangen und aus dem kommt er auch irgendwie nicht mehr raus. Und die Smiths sind irgendwie so sein Lebensmittelpunkt, sein Halt, den er noch hat. Und das ganze Buch besteht eigentlich aus Briefen, die dieser Junge an Morrissey schreibt. Und okay, jetzt muss ich tatsächlich mal einhaken und muss sagen, ich weiß es nicht, ob du das noch kennst. Anfang 2000 gab es von Eminem den Hit Stan, wo es genau um die Geschichte ging, dass ein Fan von ihm, der wohl ziemlich schwer durchs Leben kommt, ihm immer Briefe schreibt. Und das Lied basiert darauf, dass er Briefe schreibt und er antwortet in dem Lied. Okay. Und jetzt frage ich mich tatsächlich gerade, ob die ganze Story aufeinander aufbaut. Das wäre, beziehungsweise inspiriert ist. Schauen. Aber 2000, das kann man uns, 2000 ist das Buch erschienen. Ja, das ist ungefähr dieselbe Zeit. Aber dann, falls jemand was Näheres weiß, gerne. Wer über hat da bei wem abgeguckt? Facebook, Bäckerfaust oder einfach über die E-Mail-Adresse superheißerscheiß@gmail.com. Das würde mich wirklich sehr interessieren, ob da jemand Hintergrundinfos für uns hat. Ja, ist ein spannender Punkt. Ist ein spannender Punkt. Ja, und da wir es ja mit Krankheiten heute haben und auch mit Tod, möchte ich eines meiner Lieblingslieder von den Smiths hier mal anspielen. Das gefällt mir so gut, weil Meat is Murder. Meat is, nein. Es heißt There's a light that will never go out. Also die Geschichte von einem Jungen, der ja zusammen mit seiner Partnerin oder seinem Partner vielleicht auch mit dem Auto rumfahren möchte und er möchte nie wieder nach Hause kommen. Er möchte einfach nur mit ihr. Ich glaube, diese Phase oder diese Abende kennen wir alle in unserem Leben. Ich denke auch. Und ja, ich würde mir jetzt einfach rausnehmen, dieses Lied mal zu starten und wünsche uns allen viel Spaß damit. Ich freue mich drauf. The Smiths. Und immer, wenn wir traurig waren wir ziemlich oft, nahm ich dich in meine Arme und dann hörten wir die Smiths. Farin so Urlaub aus. Hat das so einst gesungen. Aus. Ganz toll. Also The Smiths, ja, immer wieder schön. 80er Jahre. Und ich möchte an der Stelle noch einen Filmtipp loswerden. Darf ich vor dem Filmtipp auch noch was loswerden? Das MIFs erinnern mich nämlich sensationell gut, habe ich jetzt für mich entdecken können, an den Künstler Drangsal. Ich glaube mittlerweile auch in Berlin ansässig, der sehr viel mit 80er-Jahre-Sinti-Sachen experimentiert. Toll. Der Junge ist, glaube ich, 21, 22 und hat aber wirklich, schafft es tatsächlich, diese 80er-Jahre-Romantik, so dieses Smith-Steppisch-Mode-Ding wieder auf den Punkt zu bringen. Okay. Und man hört einfach raus, wie viel Liebe ins Detail in der ganzen Geschichte steckt. Also einfach mal reinhören, Drangsal, wunderbarer Künstler. Ja, können wir vielleicht hier auch mal anbringen. Finde ich ganz spannend. Ja, wie gesagt, ich habe gestern Abend zufälligerweise einen Film gesehen, der heißt Sing Street. Und er erzählt, ist so eine klassische Coming-of-Age-Story, ja. Okay, also wieder mal der Weltschmerz, den jeder mit sich trägt. Es geht um einen jungen Mann, der die Schule wechselt und da irgendwie neue Leute finden muss. Und er kommt so auf die Idee, sie könnten eine Band gründen. Und ja, sie eifern einfach diesen ganzen Bands, die in den 80er Jahren hip waren, Secure, Duran Duran, es ist Smiths, denen wird halt so nachgeeifert und sie stehen dann da und haben ihren Roland Juno aufgebaut und machen dann auch so Musikvideos und alles ganz schlecht, aber trotzdem coole Musik irgendwie. Kann ich nur empfehlen, Sing Street. Kann man sich mal anschauen. Kommt der Film auch aus der Zeit oder ist der jetzt? Der ist neu. Ich kann jetzt nicht das Jahr sagen, aber der ist neu, bezieht sich aber auf diese Zeit. Und auch die Jungs versuchen sich auch bei jeder Bühnenshow wieder anders anzuziehen. Also sie sind immer wieder anders angezogen, haben sich geschminkt. Also wie man das halt so in den 80er Jahren kennt, ganz wunderbar. Also ja. Ich werde es mir anschauen und werde dir Feedback geben. Ja. Und wehe, mein Sonntag hat anderthalb Stunden verloren. Nein, hat er nicht. Er hat was dazu gewonnen. Er hat gewonnen. Wenn du die 80er-Jahre-Musik liebst, also spezielle 80er-Jahre-Musik liebst, dann wird dir der Film gefallen. Ich denke schon. Wunderbar. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen, tatsächlich. Schade. Die Stunde ist schon wieder fast vorüber. Ja, es war wieder sehr schön. Ich fühle mich auch gar nicht mehr so krank wie am Anfang, muss ich tatsächlich sagen. Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen kathartisch, wenn wir hier so darüber reden. Es wird alles aus uns rausgespült. Eine kleine Selbsthilfegruppe. Ja, die Psyche räumt die Nase auf. Ist das nicht toll? Es ist wunderschön. Für allen, denen der ganze Kladderadatsch auch Spaß gemacht hat, auch wenn man nicht Spaß gemacht hat, geht bei iTunes Bäckerfaust Podcast ein, abonniert uns, gebt uns 5 Sterne, dass wir ein Stück nach oben rutschen, haltet uns im Auge. Schaut auf Facebook auf der Internetseite bäckerfaust.wordpress.com. Genau, schaut einfach nach. Wir werden weitermachen und vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße gehen an die Radiohörer, an die Podcasthörer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, bis bald. So, und zum Schluss, bevor wir uns komplett verabschieden, ein Abschiedslied noch. Passend habe ich tatsächlich von den Kings ein Lied über Heuschnupfen gefunden. Wow. Das Lied heißt High Fever und beschreibt so schön diese Sache, dass der junge Mann zu Hause allein vor seiner Anlage sitzt und seine Geliebte mit ihm durch die Nacht eifern möchte, aber er leider nicht mit kann, da Augen und Nase jucken. Und ich habe mir gedacht, als ich das gehört habe, herzlich willkommen in meinem Leben. Wer kennt es nicht? Viel Spaß ohne Heuschnupfen. Schöne sonnige Tage da draußen. Bis bald. Auf Wiederhören. Sitting by my stereo all alone. My baby calls me on the telephone. She says, baby, take me out for a